Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute machen wir mal so ein richtig schönes, ja, fast hätte ich gesagt, Wald- und Wiesenthema. Nee, wir machen so ein richtiges, schönes, sauberes, astronomisches Problem. Es gibt nämlich, damit meine ich jetzt nicht wieder ein kosmologisches Problem, so das ganze Universum betreffend und was denn nun dahinter ist, sondern wir machen etwas, was zur Innenarchitektur des Kosmos gehört. Wir werden uns mit einer bestimmten Galaxie beschäftigen. Und zwar nicht nur mit, also nicht mit der ganzen Galaxie, ist ein bisschen viel, sondern mit einem Teil einer Galaxie. Also genau genommen werden wir uns mit dem Kern einer Galaxie beschäftigen, also dem Zentralbereich. Und in diesen Zentralbereichen vermutet man ja oft, und da ist man inzwischen auch ganz sicher, in der Astrophysik ist man da ja nicht immer ganz sicher, aber man ist in diesem Fall sehr sicher, dass in den Zentralbereichen von Galaxien sich im Allgemeinen schwarze Löcher befinden. Also supermassive schwarze Löcher, in diesem Fall kann ich ja schon mal verraten, ein supermassives schwarzes Loch mit, naja, einigen 10 hoch 8 Sonnenmassen, also einigen 100 Millionen Sonnenmassen. Und dieses supermassive schwarze Loch ist im Allgemeinen, also normal, wenn ich das mal so sagen darf, normal ist ein solches Loch von einer Gasscheibe umgeben. Und dieses Gas wird von diesem Loch angezogen und auf diese Art und Weise wird eine zentrale Aktivität erzeugt. Aber in dem Fall, von dem wir heute reden, ist es ganz anders. Also völlig anders. Es handelt sich um eine Nachbarin von unserer Milchstraße. Es handelt sich um Andromeda. Und wir möchten gerne heute, werde ich mal darüber reden, was ist eigentlich im Zentrum von Andromeda los. Das ist nämlich eine unglaublich interessante Angelegenheit. Und wie so oft in der Astrophysik ist man vor Problemen und Überraschungen nicht sicher. Im Zentrum von Andromeda. Also der Galaxie M31 für die Experten. Ja? Das Zentrum von Andromeda. Ich will Ihnen erstmal Andromeda zeigen. Gucken wir uns mal die Galaxie an. Eine wunderbare, eine herrliche Spiralgalaxie. 2,25 Billionen Lichtjahre von unserer Galaxis entfernt. Also das Licht, was Sie da sehen, ist vor 2,25 Millionen Jahren losgegangen und hat also sich durch den intergalaktischen Raum gebohrt. Sie sehen diese riesengroße Scheibe, ja, wahrscheinlich doppelt so groß wie unsere Milchstraße. Sie ist umgeben von zwei kleinen Begleitergalaxien. Und im Zentrum von Andromeda, da können Sie diesen unglaublich intensiv hell leuchtenden Sternhaufen sehen. Und um dieses Zentrum von Andromeda, da soll es heute gehen. Das Zentrum von Andromeda ist so ähnlich wie das Zentrum unserer Milchstraße, denn man sieht es eigentlich nicht. Also man sieht es nicht so, wie man andere galaktische Kerne sieht. Ja, da gibt es also galaktische Kerne, die sind so hell, da kommen also Billionen von Sonnenleuchtkräften aus einem Bereich, der nicht viel größer ist als das Sonnensystem. Aber bei Andromeda sieht man das Zentrum selbst gar nicht so besonders hell. Das ist also eher so wie bei uns in unserer Milchstraße, ist das Zentrum eine, ja, es muss da sein, aber man sieht es nicht direkt so hell leuchten. Ja, woher weiß man denn dann, dass da ein schwarzes Loch ist? Naja, also schwarze Löcher sind ja schwer. Sie merken schon, meine Stimme sinkt, also es ist schwer. Das heißt, das Gravitationspotenzial im Zentrum einer Galaxie ist tief. Und das schwarze Loch übt seine Auswirkungen natürlich auf die Umgebung aus. Ja? Und im Allgemeinen ist diese Auswirkung auch zu messen. Wenn es sich aber nicht um Gas handelt, sondern, wie in diesem Fall bei Andromeda, um Sterne, dann misst man die Geschwindigkeit der Sterne um das Zentrum herum. Das heißt, meine Kolleginnen und Kollegen haben sich das Zentrum von Andromeda vorgenommen und haben die Geschwindigkeit von Sternen gemessen. Wenn also die Geschwindigkeit zum Zentrum hinzunimmt, dann scheint da etwas zu sein, was diese Sterne beschleunigt. Und so ist man im Laufe der Zeit erstens dazu gekommen, dass da die Geschwindigkeit der Sterne tatsächlich zum Zentrum hinzunimmt, dass da eine Masse sein muss. Und diese Masse, die wurde immer größer, weil die Geschwindigkeiten, die man gemessen hat, wurden auch immer größer. Und dann stellte man fest, im Zentrum von Andromeda muss innerhalb eines Bereiches, der wirklich nicht viel größer ist als das Sonnensystem, eine Masse von 10 hoch 8 Sonnenmassen drinstecken. Das kann man nur mit einem schwarzen Loch machen. Was anderes gibt. Da können nicht 10 hoch 8 Sterne drin sein. Nee. Aber was man auch noch gefunden hat, das war das eigentlich Interessante, dass dieser Kern, der selber so völlig unscheinbar ist, umgeben ist von hochgradig interessanten, ja, wie soll ich das sagen, stellaren Populationen. Also stellaren Bevölkerungen, wenn man das so sagen will. Und interessanterweise eben nicht irgendwie, sondern, also so praktisch über das gesamte sichtbare Spektrum verteilt, sondern gewissermaßen in Klassen. Da gibt's also einmal die Klasse, die nennt man rote K-Sterne. Das sind eigentlich alte Sterne und rot, das heißt, die sind nicht so heiß, die hat man zunächst einmal um das Zentrum von Andromeda gesehen. Mit einem Abstand von ein paar Lichtjahren sah man also, dass sich in einer Scheibe, und jetzt kommt's, in einer Scheibe sind rote, also alte Sterne drin. Keine Gasscheibe um das Schwarze Loch, sondern eine Sternscheibe. Eine Scheibe aus einzelnen Sternen. Man konnte also das Spektrum dieser Sternscheibe sehr genau analysieren und fand tatsächlich heraus, das ist ein Spektrum, das gehört zu K-Sternen. Naja, da war man schon, das war schon merkwürdig. Obwohl, das kann man noch einigermaßen verstehen. Dass da also so eine alte Population metallreicher Sterne drin steckt, das ist eigentlich das, was jetzt noch nicht so die Überraschung ist. Was eher überraschend ist, dass das Gas fehlt, aber Metallreichtum und Alter, das wissen Sie natürlich, als alte Alpha Centauri-Zuschauer wissen Sie das natürlich. Ne? Denn also im Zentrum einer Galaxie, da wo das Gravitationspotenzial am tiefsten ist, werden am häufigsten und am frühesten vor allen Dingen Sterne erzeugt. Und diese frühen Sterne machen ja Wasserstoff zu Heliumfusion, Helium zu Kohlenstoff, Stickstoff und so weiter, ja, Fusion. Das heißt, diese Sterne sind die ersten, die überhaupt Metalle, also schwere Elemente als Helium, in einer Galaxie erzeugen. Und dann sollte man sich nicht wundern, dass um das Zentrum einer Galaxie, also wir sind direkt drin, ja, nicht vergessen, wir sind direkt drin, sich im Wesentlichen rote Sterne befinden. Also alte Sterne, metallreiche Sterne. Aber in der Scheibe, das ist überraschend. Denn die Scheibenbewegung, die konnte man in den Spektren tatsächlich auch feststellen, dass nämlich diese Sterne sich gewissermaßen wie eine große Herde, es gibt doch diesen Film mit dem Pinguin, ja, wo diese Pinguine sich also langsam aber sicher um das Zentrum herum bewegen, ja, wenn man so eine große Herde hat. Und so, also ich kann mir es nicht anders vorstellen, dass also tatsächlich in einer Scheibe mit Geschwindigkeiten von über 250 Kilometer pro Sekunde Sterne, einige tausend, zigtausend rote Sterne, sich um das Zentrum von Andromeda herum bewegen. So weit, so gut. Das konnte man wenigstens noch verstehen. Ja, da war früher mal viel Gas, da haben sich die Sterne gebildet. Im Zentrum ist etwas sehr Schweres. Na gut, dann ist so eine Scheibenstruktur, sagen wir mal, einigermaßen erklärbar. Die neuesten Beobachtungen, die sagen was ganz anderes. Die neuesten Beobachtungen vom innersten Bereich von Andromeda, also vom innersten Lichtjahr gewissermaßen, die sagen jetzt nicht nur, dass da kein Gas mehr ist, ja, sondern die sagen, dass im Zentrum von Andromeda, im innersten Lichtjahr von Andromeda, gibt es blaue Sterne. Blaue. Blaue Sterne sind heiße Sterne. In diesem Fall, entweder sind es sogenannte A-Riesen oder A-Zwerge, da ist man sich noch nicht so sicher. Aber es sind sicherlich keine alten Sterne, sondern es sind blaue Sterne da. Das heißt, während die einen Beobachtungen ganz klar sagen, dass in einem größeren Umfeld um dieses zentrale schwarze Loch von Andromeda rote Sterne sind, ist innerhalb dieser Scheibe von roten Sternen noch eine Scheibe, leicht geneigt, wie sich herausstellte, die besteht aus blauen Sternen. Blaue Sterne sind aber Sterne, wie gesagt, die heißer sind und deren Lebensdauer gar nicht so groß ist. Die müssen also so seit 200 Millionen Jahren, älter können die nicht sein, während die K-Sterne, die können also viel älter sein, die können Milliarden Jahre alt sein. Aber diese blauen Sterne, die sind jung. Wenn man bedenkt, dass Andromeda vielleicht 10 oder vielleicht 11 Milliarden Jahre alt ist, sind die blauen Sterne sozusagen das Resultat eines kürzlichen, ja, wenn man so will, eines kürzlichen Auftauchens von Gas im Innern, was diese blauen Sterne kreiert hat. Man kann genau ausrechnen, wie viel Masse darf diese Scheibe haben, damit sie nicht völlig kollabiert. Ja, damit die Sterne zum Beispiel da nicht ineinander fallen und ins Zentrum von M31 reinfallen. Es dürfen nicht mehr als 5200 Sonnenmassen drin sein. Ja, wenn das A-Sterne sind, dann bedeutet das, das sind so ein paar tausend Sterne in dieser Scheibe. So, jetzt kommt's aber. Die bewegen sich mit Geschwindigkeiten von 1000 Kilometer pro Sekunde um das zentrale Loch rum. Können Sie sich das vorstellen? Also ich habe mal versucht, mir das vorzustellen. Man würde also von so einem Beobachterposten aus das Zentrum von M31 sich ansehen können. 1000 Kilometer pro Sekunde. Das ist aber genau die Geschwindigkeit, die die Sterne da haben müssen. Ansonsten würden sie tatsächlich natürlich in Richtung Schwarzes Loch driften. Das ist die Kepler-Geschwindigkeit, die man da misst. Nach Johannes Kepler, der zum allerersten Mal das Gravitationspotenzial einer Punktmasse ausgerechnet hat. So. Und jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage, wie kommen die Sterne eigentlich dahin? Wie kommen diese blauen Sterne da zustande? Und es muss so sein, da das ja noch relativ jung ist, wie ich schon sagte, dass offenbar hier ein Mechanismus am Werk ist, der zunächst einmal eine Gasscheibe um dieses supermassive schwarze Loch zugelassen hat. Nehmen wir mal an, wir haben also Gaswolken, die in Richtung des galaktischen Zentrums von Andromeda geströmt ist. Dann wurden die zerrissen, praktisch zerrieben, und in der Äquatorialebene sozusagen des schwarzen Loches bildete sich eine Gasscheibe. Und jetzt kommt was ganz Irres. Ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Was ist eigentlich mit der Schwerkraft des Materials in der Gasscheibe? Normalerweise sagt man ja immer, naja, da ist das schwarze Loch, und das schwarze Loch ist so schwer, das dominiert die Schwerkraft in dem gesamten Bereich. Das Gas ist sozusagen nur ein Testteilchen, das kann sich gar nicht wehren. Aber wenn die Gasscheibe sehr schwer wird, dann wird die Schwerkraft des Materials in der Gasscheibe ebenfalls wichtig. Das heißt, die Gasscheibe kann unter ihrem eigenen Gewicht zusammenfallen. Und da sind wir endlich wieder da, wo wir hinwollen, nämlich bei Sternen. Das heißt, wenn eine Gasscheibe anfängt zu klumpen, weil sie so kalt ist, dass die Eigengravitation tatsächlich zu dieser Klumpenbildung in den äußeren Bereichen geführt hat, dann bilden sich also überall in der Gasscheibe bilden sich Gasklumpen aus. Diese Gasklumpen werden, wenn die Scheibe schwer genug ist, zu Sternen. Und die Instabilität, die zu dieser Klumpenbildung geführt hat, die hängt nun daran, dass die Scheibe kalt war. Habe ich eben in so einem Nebensatz erwähnt. Haben Sie es gemerkt? So, jetzt nehmen wir also an, wir haben so eine Scheibe, und in dieser Gasscheibe sind jetzt aus den Klumpen erste Sterne geworden. Was machen Sterne? Ja, nicht nur leuchten. Na klar, weiß ich auch. Aber was macht die Strahlung mit dem Material? Heizt es auf. Das heißt, aus der instabilen Gasscheibe wird jetzt eine heiße Sternscheibe. Die Sterne heizen die Scheibe auf, es kommt nicht mehr zur weiteren Klumpenbildung, und das Restgas, was noch zwischen den Sternen da ist, wird von den Sternen aufgesogen, die Sterne wachsen, und es bildet sich eine große, naja, Licht ja immerhin, eine große Scheibe aus von Sternen, die um das schwarze Loch herumlaufen, und zwar mit der Geschwindigkeit, die ihnen das Gravitationspotenzial des schwarzen Loches tatsächlich vorgibt. Plus diesem Gravitationspotenzial, was ursprünglich mit der Schwerkraft der Gasscheibe zu tun hatte. Wow! Hey, das ist doch nicht schlecht! Ich meine, also man hat einen Regulierungsmechanismus. Man versteht, dass eine Gasscheibe, das Gas kam von draußen rein, von großen Molekülwolken, das Gas war kalt, konnte unter seinem eigenen Gewicht klumpen. Das ist eine sogenannte Gravitationsinstabilität. Diese Klumpen bewegen sich aber die ganze Zeit um das zentrale Loch rum, ja? Es bilden sich Sterne. Die Sterne aufgrund ihrer lokalen Gravitation können das noch übrig gebliebene Gas einsammeln. Und was übrig bleibt, sind praktisch nur noch einzelne Sterne, die mit unglaublicher Geschwindigkeit um das Zentrum von M31 herumlaufen. Mit Geschwindigkeiten von 1000 Kilometer pro Sekunde. Also, man muss sich wirklich vorstellen, wenn man da reingucken könnte, man hat ein paar tausend von diesen A-Sternen, die mit 1000 Kilometer pro Sekunde um das Zentrum herumfliegen. Und auf diese Art und Weise haben wir ein völlig neues Phänomen. Während man also früher dachte, das Zentrum von Galaxien, wenn da überhaupt noch was ist, ja, dann ist es halt eine Gasscheibe, das füttert das schwarze Loch, dann kann das schwarze Loch mal immer wieder leuchten und so weiter, haben wir es hier mit was ganz Neuem zu tun, nämlich mit einer Strukturbildungsmaßnahme um das Zentrum herum. Und diese Strukturbildungsmaßnahme führt praktisch zu einer stellaren Überfüllung. Aber wie hat schon Frank Sinatra gesagt, ja, was man in einer U-Bahn Überfüllung nennt, das nennt man in einem Nachtclub angenehme Intimität.